ich will dich anbeten, mein Gott. Du bist wunderbar. Keiner kann, was du kannst, o Herr. Ich will dich anbeten, mein Gott. Du bist wunderbar. Lob ihn, dass ich in Hoheit kleide. Lob ihn, der durch die Himmel schreitet. Lob ihn, der mit Herrlichkeit die Welt erfüllt. Keiner kann, was du kannst, o Herr. Ich will dich anbeten, mein Gott. Du bist wunderbar. Keiner kann, was du kannst, o Herr. Ich will dich anbeten, mein Gott. Du bist wunderbar. Lob ihn, vor dem die Himmel sich neigen. Lob ihn, vor dem die Engel sich beugen. Keiner kann, was du kannst, o Herr. Ich will dich anbeten, mein Gott. Du bist wunderbar. Keiner kann, was du kannst, o Herr. Ich will dich anbeten, mein Gott. Du bist wunderbar. Mit Licht umhüllt, lobt ihn, der durch die Himmel schreitet, lobt ihn, der mit Herrlichkeit die Welt erfüllt. Keiner kann, was du kannst, o Herr. Ich will dich anbeten, mein Gott, du bist so, dass du hier bist. Ich danke dir echt, dass wir jetzt